Wir werfen einen Blick zurück auf das letzte Wochenende. Da war meine Kollegin Christiane hier in Kiel unterwegs. Und zwar war sie im Max bei Moritz Neumeier. Christiane, wer ist das eigentlich und was macht der Dude? Moritz Neumeier ist ein Stand-up-Comedian aus Schleswig-Holstein. Angefangen hat er als Poetry Slammer 2008 und ist in Kiel, Lübeck und Hamburg aufgetreten und hat dann 2015 sein eigenes YouTube-Format gestartet, das hieß Auf eine Zigarette mit Moritz, wo er dann über bestimmte gesellschaftliche und politische Themen gesprochen hat, die ihn interessiert haben oder die er als relevant angesehen hat. Und Fun Fact dazu, nachdem seine Frau ihn damals darum gebeten hatte, seinen Zigarettenkonsum ein bisschen einzuschränken, hat er dann dieses YouTube-Format umbenannt in Auf einen Kaffee mit Moritz. Aber er steht ja nicht nur auf der Bühne, sondern hat mittlerweile auch andere Projekte. Seit 2017 hat er jetzt auch einen Podcast, der heißt Talk ohne Gast. Den macht er zusammen mit Till Reiners, wo sie auch über aktuelle Themen reden. Und jetzt ist er eben auf Tour mit seinem Programm Am Ende ist eh egal. Für alle, die Moritz nicht kennen, was man so erwartet, wenn man zu einer Show von ihm geht, ist jetzt nicht sowas wie Luke Mockridge oder Mario Barth, sondern eher schon Witze, die auch eine tiefere Message haben. Und er ist bekannt für einen Humor, der auch Grenzen überschreitet. Also er macht sich über jeden lustig, ohne Rücksicht. Und ich glaube, damit eckt er auch manchmal ein bisschen an. Und er selber sagt, dass er keine Rücksicht auf Political Correctness nimmt, weil das erstens ja jeder so ein bisschen für sich selbst definiert, was Political Correctness ist. Und weil er sich eben nicht verbieten lassen will, was er sagen darf. Also ganz schön aktiv, der Mann. Über welche Themen hat Moritz Neumeier denn bei seiner Show gesprochen? Die erste Hälfte seines Programms geht es hauptsächlich um Geschichten, die seine Kinder betreffen. Moritz ist dreifacher Vater und hat sehr viele lustige Geschichten dabei, aber auch sehr viele Geschichten darüber, wie überfordert man teilweise als junger Vater ist. Er erzählt auch über seine eigene Zeit als Kind und hat zum Beispiel eine lustige Geschichte dabei über seinen Schulbusfahrer von damals, der irgendwie nachmittags immer den Schulbus eine halbe Stunde vor seinem eigenen Haus abgestellt hat, um gemütlich mit seiner Frau Kaffee zu trinken, bevor er dann weitergefahren ist. Die zweite Hälfte seines Programms geht es dann mehr so um allgemeine Themen, aktuelle Themen auch, zum Beispiel über Gendern, über die Bundestagswahl, über den Klimawandel. Er lässt aber auch keine ernsten Themen aus und redet zum Beispiel über seine Depression und schneidet auch kurz das Thema Luke Mockridge und ja Männerrollen und ja auch toxische Männlichkeit und das Thema Vergewaltigung an, was ziemlich heavy klingt, aber irgendwie hat er es geschafft, das so in sein Programm zu packen, dass dann danach doch wieder Pointen kamen und man lachen konnte. Moritz Neumeier sagt selbst über seine Show, dass er eben die Leute zum Lachen, aber auch zum Nachdenken bringen will, was manchmal gar nicht so einfach ist. Vielen Dank für den Bericht, Christiane. Und in Kiel ist Moritz Neumeier ja jetzt schon, wie ihr gehört habt, gewesen. Aber ihr habt noch die Möglichkeit, ihn live zu sehen in diesem Jahr, und zwar am 13. Dezember. Dann tritt er im Theater Kampnagel in Hamburg auf. Das ist dann auch erstmal der letzte Auftritt in diesem Winter.